Verzweifelt versuchen in diesen Tagen westliche Regierungschefs und Diplomaten, das Blutvergießen in der Ostukraine zu stoppen. Allen voran Kanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Hollande, die zwischen Minsk, Moskau, Kiew und Washington hin und her fliegen und eine Lösung herbeireden wollen. Wenn die aktuelle Friedensinitiative nicht mindestens einen Waffenstillstand bringt, werde er in der ganzen Ukraine das Kriegsrecht verhängen. Das kündigte Präsident Poroschenko unmittelbar vor dem Gipfeltreffen in Minsk an. Dann würde eine weitere militärische Eskalation kaum noch aufzuhalten sein. In diesen Wochen und Monaten zeigt sich brutal, wo Diplomatie an ihre Grenzen stößt. Russland weiß, dass der Westen letztendlich ohnmächtig bleibt, weil niemand bereit ist, militärisch einzugreifen, um Putins Feldzug zu stoppen. Über die Zögerlichkeit des Westens, über die Lage in der Ukraine und über die Frage, ob der Westen der Ukraine Waffen zur Verteidigung liefern sollte, möchte ich heute Abend mit euch diskutieren. In der Schwarzen Stunde auf King FM. Durch die Sendung führt wie immer Klaus Kelle. Wie ist der Krieg in der Ukraine zu beenden und warum wirkt der Westen so zögerlich? Mit diesen Themen wollen wir uns heute Abend beschäftigen und meine erste Anruferin an diesem Abend ist Hedda Giese. Guten Abend, Frau Giese. Guten Abend. Ja, wie ist das? Haben Sie auch ein bisschen Angst davor, dass da eine weitere Eskalation stattfindet in der Ukraine? Naja, Angst ist natürlich ein sehr starkes Wort. Sorgen mache ich mir schon, ja. Weil ich denke, dass der Konflikt schon das Potenzial hat, ziemlich zu eskalieren. Um da mal den früheren Verteidigungsstaatssekretär Walter Stützle zu zitieren, wir sind möglicherweise am Vorabend eines großen Krieges. Das muss nicht so kommen, aber allein der Umstand, dass Leute, die da ein bisschen mehr Durchblick haben als ich, das für möglich halten, ist natürlich schon besorgniserregend, klar. Ja, das ist eigentlich so ein seltsamer Gedanke. Ne? Ich habe den ja auch, dass man sagt, wir sind ja eigentlich gewohnt, seit Jahrzehnten ist zumindest in diesem Teil der Welt immer Frieden und so. Und jetzt ist plötzlich so zwei Flugstunden entfernt, bringen sich die Leute gegenseitig um. Haben Sie eine Idee, was man tun kann, um diese Entwicklung aufzuhalten? Auf jeden Fall keine Waffenlieferungen. Das würde das, denke ich, nur noch schlimmer machen. Und ja, wir würden damit halt auch wirklich zur Partei in diesem Konflikt werden. Und unabhängig davon, wie man das jetzt sieht, mit einer stärkeren Orientierung der Ukraine hin zur EU oder zu Russland oder Autonomie oder was weiß ich was, grundsätzlich denke ich, hat Vorrang erstmal, dass halt es nicht noch weitere Opfer gibt. Also 50.000 Opfer bisher und eine ziemlich desolate Lage für die Zivilbevölkerung, vor allem halt im Donbass und im Osten der Ukraine, verbietet eigentlich Gedanken an Waffenlieferungen oder ähnliches. Ja, verstehe ich den Gedanken. Jetzt ist aber ja so, dass, sagen wir mal, die russischen Separatisten offenbar ja Waffen erhalten und manche sagen sogar, dass es reguläre Einheiten auch gibt in letzter Zeit, die da mitmischen. Weiß ich nicht, lassen wir mal außen vor. Aber jetzt kommt die Ukraine und sagt zum Westen, bitte gibt uns doch wenigstens die Möglichkeit, uns selbst zu verteidigen. Kann man das denn so einfach ausschlagen? Die Frage ist halt, wer verteidigt sich da eigentlich gerade? Also aktuell sind die Kampfhandlungen halt im Osten der Ukraine und da scheint es, wenn man halt sich anschaut, was bei Umfragen vorher rauskam, wie die Gegend kulturell geprägt ist und so weiter, da scheint es halt schon eine Mehrheit dafür zu geben, sich eher Richtung Russland zu orientieren. Naja, aber ich sag mal, die Kölner oder die Bayern können sich auch nicht bewaffnen und sagen, wir treten jetzt aus der Bundesrepublik raus. Ich meine, es ist ja Staatsgebiet der souveränen Ukraine. Übrigens ja sogar von Amerika, England und Russland vertraglich garantiert, dass die Grenzen zu schützen sind. Ja, nur die Frage ist halt, muss man das wirklich bis aufs Blut dann durchsetzen? Also, dass das an sich rechtlich meinetwegen okay ist, okay. Ja. Nur man muss nicht alles durchsetzen, was an sich recht ist. Das führt in der Ehe nicht weiter und das führt halt manchmal, denke ich, auch bei in der großen Politik nicht weiter. Also man kann halt die Leute auch nicht mit Gewalt dabei halten. Also wenn die Leute da nicht zur Ukraine gehören wollen, wird man sich da was anderes einfallen lassen, wenn man das jetzt nicht wirklich zu einem richtigen Krieg eskalieren lassen will. Wie finden Sie das, was die Kanzlerin und der französische Präsident in den vergangenen Tagen versucht haben? Ja, ich denke, man muss da abwarten, wie sich das jetzt entwickelt. Grundsätzlich finde ich es erstmal gut, dass man halt versucht, über Verhandlungen weiterzukommen, statt dass man halt gleich irgendwie Waffen schickt oder ähnliches. Und ich hoffe halt, dass das auch Erfolg hat, dass da halt auch alle Seiten bereit sind, auch Kompromisse einzugehen. Also sowohl die ukrainische Seite wie auch die pro-russische Seite. Und dass man da halt einfach zu vernünftigen Lösungen kommt. Einfach damit es halt nicht noch mehr Opfer gibt. Also die Lage scheint ja schon ziemlich dramatisch zu sein in weiten Teilen im Osten. Ja, ich denke, das hoffen wir alle gemeinsam, dass wenigstens erstmal das Schießen und Morden da aufhört. Wir werden das alle weiter aufmerksam beobachten und hoffen, dass alles gut geht. Liebe Frau Giese, schön, dass Sie dabei waren. Danke Ihnen für Ihre Meinung und schönen Abend noch. Ja, danke, wünsche ich Ihnen auch. Tschüss. Tschüss. Ukraine und kein Ende der Gewalt. Warum ist der Westen so hilflos? Darüber wollen wir heute Abend uns unterhalten und am Telefon freue ich mich jetzt auf Eva Dämmerle. Guten Abend, Frau Dämmerle. Grüß Gott, Herr Kelle. Ja, beunruhigt Sie das alles, was Sie da abends im Fernsehen aus der Ukraine sehen? Ja, natürlich. Das ist das sind keine sehr beruhigenden Nachrichten. Was mich aber vielmehr sehr beunruhigt, ist halt eben auch die Schwäche in der westlichen Politik und die Schwäche in der europäischen Politik. Ich kann da auch zurückgreifen auf Otto von Habsburg, der genau das vorhergesagt hat, was genau jetzt passiert, exakt in diesem Moment, dass Russland seine Expansion nun austreibt und auf die Ukraine zugreift. Also ich habe gerade eben noch einen Artikel von ihm gelesen, wo er exakt dies vor 15 Jahren vorhergesagt hat. Ja, man fragt sich aber so als Beobachter und Zeitungsleser, warum das eigentlich so ist. Ich meine, Russland ist ja ein Land, was wirtschaftlich wenig zu bieten hat, außer eben den natürlichen Vorkommen an Erdgas und Erdöl. Aber da wird nichts entwickelt, was nennenswert wäre. Die spielen auf dem Weltmarkt keine Rolle. Warum ist die Führung nicht darum bemüht, dass es im Land besser wird, sondern macht lieber jetzt auf Großmacht? Nun gut, vielleicht liegt das auch irgendwie im russischen Charakter. Russland war ja immer schon expansionistisch gestimmt, auch wenn wir lange in die Geschichte zurückschauen. Ne? Mhm. Russland kann man auch bis heute noch als eine der letzten Kolonialmächte der Welt bezeichnen, insbesondere wenn wir verschiedene koloniale Strukturen auch im Osten dieses riesigen Landes betrachten und halt eben auch das, wie sie sich in den letzten 20 Jahren gewisse Satellitenstaaten wieder herangezogen haben. Mhm. Ich erinnere nur an Tschetschenien oder auch Armenien, was ja auch sehr stark an Russland hängt. Letzten Endes ist die beste Programmatik der russischen Politik beschrieben in dem Spruch von Wladimir Putin, dass der Untergang der Sowjetunion die größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts war. Ja, und damit trifft er offenbar ja auch den Nerv bei vielen seiner Landsleute. Also scheint ja sehr populär zu sein, seit er wieder Soldaten und Waffen schickt. Ja, natürlich. Also der russische Traum von der Größe ist ja buchstäblich. Ja, lass uns vielleicht einen Moment nochmal auf die Ukraine schauen, um die es ja geht. Viele Leute im Westen sagen ja, was soll das ganze Theater? Die Ukraine hat mit dem Westen nichts zu tun. Die passt weder zur EU noch zur NATO noch sonst was. Würden Sie das auch so sehen? Nein, das würde ich nicht so sehen, ganz im Gegenteil. Ich darf noch einmal Otto von Habsburg zitieren, der auch Ukraine auch als eine geopolitische Schlüsselstellung Europas bezeichnet hat. Ne? Unsere Leute betreiben ja viel zu wenig die sehr ungeliebte Geopolitik. Ne? Otto von Habsburg hat auch immer gesagt, ein Politiker, der sich mit Außenpolitik beschäftigt, der keine Karte in seinem Büro hängen hat, den kann ich nicht ernst nehmen. Mhm. Wenn wir uns also die Karte genau anschauen, haben wir gewisse strategische Punkte, an denen die Russen schon seit vielen Jahrzehnten sitzen und die auch wieder der besseren Vernunft nicht loslassen. Das ist zum Beispiel der Kaliningradskaja Oblast, das frühere Kaliningrad und Transnistrien. Und dazwischen liegt die Ukraine. Das ist ein Schlüssel, um in diese Schiene hineinzubrechen. Hat also eine wesentlich politische und sicherheitspolitische Bedeutung. Deshalb ist es ja auch so bedeutsam, dass sich die Bevölkerung der Ukraine mehrheitlich für den Weg in den Westen, in die westlichen Demokratien entschieden hat. Das ist der eindeutige Wille der Bevölkerung, den wir einfach auch ernst nehmen müssen. Letzten Endes hat die Ukraine auch natürlich eine kulturelle Botschaft, wenn wir uns das anschauen, wie Literatur und Kunst in der Bukowina, in Galizien geblüht haben. Das ist selbstverständlich eine europäische Kultur. Hier der Ukraine die Tür vor der Nase zuzuschlagen und sie nicht zu unterstützen, wäre ein strategischer Fehler. Man merkt ja, dass Sie da wirklich im Thema sind und dass Sie da sich intensiv mit beschäftigt haben. Haben Sie so eine Ahnung, wie das alles weitergehen könnte? Denn die Ukraine kann natürlich militärisch nicht gewinnen gegen Russland. Und auf der anderen Seite ist im Westen niemand, der für die Ukraine Krieg führen will. Wie wird das ausgehen? Wird das ganz furchtbar werden oder gibt es irgendeine Hoffnung, dass man da zu einer friedlichen, einvernehmlichen Lösung kommt? Und gut, es hängt natürlich auch wahnsinnig viel von Moskau ab und auch von Putin, wie er sich geriert. Die Ukraine geben die doch nicht wieder her, oder? Das wird schwierig möglich sein. Ich hatte heute noch darüber nachgedacht, das erinnert mich jetzt ein bisschen, also die Zielrichtung, wo er hinläuft, erinnert mich ein bisschen an das, was sich jetzt derzeit in Bosnien abspielt. Bosnien ist quasi ein dreigeteilter Staat, dort leben drei Entitäten und die Republika Srpska, also wo die Mehrheit des serbischen Bevölkerungsanteils lebt, hängt sehr stark natürlich an Belgrad. Und Belgrad obstruiert dermaßen, dass also in Bosnien keine Stabilität und kein ordentliches Wachstum geschehen kann. Das kann natürlich sehr gut sein, oder sondern es ist mit Sicherheit so, dass Putin auch genau das anstrebt, die Ukraine so weit zu destabilisieren, dass ein vernünftiges Wachstum nicht möglich ist. Ja. Auf der anderen Seite, der Appetit kommt ja bekanntermaßen beim Essen. Ich erinnere mich auch, dass also der russische Außenminister vor 15 Jahren in Riga stand, in der Hauptstadt Lettlands, und zu den dort lebenden Russen bei einer großen Kundgebung gesagt hat, bleibt hier, wir kommen wieder. Das sollte man durchaus ernst nehmen. Ja, und dann wird Diktaturen sagen immer vorher, was sie wollen. Das war bei Hitler nicht anders. Wer damals Mein Kampf gelesen hat, hat ganz genau gewusst, was er wollte. Ja, und wenn die baltischen Staaten in das Visier Moskaus geraten, dann ist allerdings die Frage, was ist der Westen bereit, wirklich zu tun? Liebe Frau Demmerle, das war hochinteressant. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und auch für die vielen interessanten Aspekte, die Sie eingebracht haben. Und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Danke sehr, Herr Kelle. Tschüss. Ich auch. Danke, wiederhören. Die Ukraine und kein Ende der Gewalt. Warum ist der Westen so hilflos? Das ist das Thema heute Abend in unserer Sendung. Und ich freue mich auf meinen nächsten Gesprächspartner. Und der ist Stefan Simnacher. Guten Abend, Herr Simnacher. Ja, schönen guten Abend. Ja, der Konflikt um die Ukraine, war das eigentlich absehbar, dass das passieren würde? Weil wir hatten ja auch schon Georgien und wir haben ja schon erlebt, was Russland sonst alles macht. Nun ja, also ich würde sagen, ja, zumindest, dass diese Region seit vielen, vielen Jahren, vielleicht sogar Jahrhunderten, instabil ist, war eigentlich klar. Ich selbst habe vor etwa 20 Jahren meine englische Magisterarbeit zu dem Thema Ukraine geschrieben. Mhm. Und da ging es auch schon um die Frage, kann die Ukraine dauerhaft unabhängig sein oder ist dort die Gefahr, dass die instabile Lage irgendwann zurückkehrt? Und zu welchem Ergebnis sind Sie da in Ihrer Arbeit gekommen? Also der Titel war Future Independent Ukraine, also wie lange kann die Ukraine unabhängig sein? Und wer sich an die Zeit zurückerinnert, damals war die Diskussion um Nation Building, also wodurch entstehen Staaten und wodurch entstehen Nationen, eine der wichtigsten Diskussionen. Und die Ukraine war da ein sehr gutes Beispiel dafür, dass Nationen auch entstehen können, wenn kein Staatsgebilde dauerhaft stabil da ist, verglichen mit den Kurden oder den Tamilen oder Schottland. Und es hat sich gezeigt, dass jetzt, wo die Ukrainer 25 Jahre lang eine Eigenständigkeit hatten, wieder der alte Druck, der schon damals auf der Ukraine und auf der Region lastete, eigentlich wiedergekommen ist. Ja gut, wenn man die Ukraine betrachtet, dann stößt man ja auf eine ganze Menge Probleme. Das heißt, da sind ja auch hohe Schulden, da ist ja auch die Problematik, dass man bei Gazprom die Rechnungen nicht bezahlen kann, dass Russland immer mal das Erdgas abstellt und so. Das heißt, ist denn die Ukraine aus Ihrer Sicht eigentlich alleine wirtschaftlich lebensfähig? Also sicherlich ist die Ukraine Ukraine ein Land, welches zur Wendezeit nicht auf unserem westeuropäischen wirtschaftlichen Niveau war, nicht im entferntesten und es auch heute noch nicht ist. Aber ich habe damals die Zahlen der European Bank for Reconstruction and Investment, die in den 90er Jahren sehr viel Geld in der Ukraine investiert hat, auch einen wirtschaftlichen Fortschritt gebracht hat. Und wer heute Kiew sieht, der sieht eine andere Stadt als vor der Wende. Da ist schon viel passiert und die Ukraine ist nah an uns herangerückt. Das Problem, glaube ich, war, dass diese großen Investments nie durch einen politischen Prozess begleitet wurden, der nach dem damaligen Partnership for Peace, wer sich daran noch erinnert, dann die Ukraine in irgendeine Struktur eingebunden hat und dann es erst möglich gemacht hätte, eine Brücke zwischen Europa und Russland, zwischen Europa und Asien zu sein. Und deswegen glaube ich, hätte beides geschehen müssen. Und ein Teil davon ist geschehen, nämlich in den 90er Jahren viel Investment. Und danach hat man die Ukraine vielleicht auch ein bisschen alleine gelassen. Es gibt ja nicht wenige Leute hier in Deutschland oder im Westen insgesamt, die sagen, die Ukraine und die EU, das passt nicht. Also es gibt ja nach wie vor Kritik, auch dass man Rumänien aufgenommen hat, Bulgarien aufgenommen hat, aus politischen Gründen, obwohl die wirtschaftlich möglicherweise die Anforderungen nicht erfüllen. Wenn man mit der Ukraine zu irgendeiner Form von Integration in die EU kommen würde, holt man sich da nicht das nächste Problemkind rein? Ja gut, irgendeine Form der Integration ist ein interessantes Wort. Also es wird ja immer postuliert, die Ukraine sei nicht reif für die EU. Mhm. Das ist sicherlich der Fall. Oder für die NATO. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht ein Land in Sicherheitsgarantien, in eine wirtschaftliche Kooperation, in Assoziierungsabkommen oder Ähnliches einbindet. Und das hätte vielleicht Anfang des neuen Jahrtausends geschehen müssen. Man hat sich dann zurückgelehnt auf, wir wollen sie wirtschaftlich voranbringen. Und ich habe vor wenigen Tagen im Presseclub ein interessantes Statement von einem Zeitjournalisten gehört, der die These vertreten hat, naja, die Ukraine sei ja noch gar nicht so weit, in die EU aufgenommen zu werden. Er hat gleichzeitig gesagt, die Ukraine haben sehr deutlich gemacht, was sie wollen, nämlich näher an die EU und näher an die NATO heranzukommen. Ja. Das ginge ja gar nicht, solange die Ukraine so instabil sei. Das ist natürlich für Russland das beste Argument, die Ukraine weiter zu destabilisieren, denn genau das will man ja zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Klar. Verstehen Sie eigentlich, was die Russen da machen? Ich meine, die haben doch eine Menge Probleme im eigenen Land. Das läuft ja auch alles nicht so rund. Warum machen die Kremlherren jetzt solche Großmachtspiele? Ja, ich glaube einfach, die Zeit ist an Europa vorbeigelaufen. Europa hat sicherlich Fehler gemacht, aber sie haben sie vor 10 Jahren gemacht. Da gab es nämlich ein Russland, welches, ich sag mal, zunehmend sich demokratisiert hat, wirtschaftlich entwickelt hat, welches auch politisch manchmal instabil war, aber nicht diese reaktionäre Entwicklung genommen hat wie in den letzten paar Jahren. Und als dieser Prozess der wirtschaftlichen Entwicklung sich auf wenige konzentrierte und nicht flächendeckend dies der Fall war, da ist zunehmend eine Situation entstanden, wo es volatil wurde und die Reaktion ein Politikwissenschaftler, wie ich sagte, ist logisch, dass man dann auf außenpolitische Thematiken ablenkt. Mhm. Das ist eine ganz natürliche Reaktion in der Politik und war jetzt auch nicht verwunderlich. Man hätte vorher die Ukraine näher ranholen müssen und dann hätte die Ukraine übrigens auch für Russland, glaube ich, Riesenchancen bieten können als der Handelsraum zwischen den beiden Welten, der auch das westliche Russland an der Grenze zur Ukraine wirtschaftlich entwickelt hätte. Denn da sieht es auch nicht sonderlich gut aus. Abschließende Frage, wie wird das alles enden aus Ihrer Sicht? Hat die Ukraine eine Chance, in ihrer zuletzt sichtbaren Gestalt noch zu überleben oder sind Ostukraine und Krim weg? Ja, also bei Krim muss man sagen, ich glaube, die faktische Situation ist die, das heißt nicht, dass man die völkerrechtlich anerkennen sollte, dass dieser Teil relativ lange oder dauerhaft zu Russland gehören wird. Ich glaube, man muss zwei Dinge betrachten. Das eine ist, wie geht die Sache für die Ukraine aus und wie geht die Sache für Europa und Russland aus? Für die Ukraine glaube ich, es wird eine unabhängige Ukraine in welchen Grenzen auch immer geben. Einfach deswegen, weil die Ukraine, und das Wort Ukraine heißt ja Grenzgebiet, 25 Jahre Eigenständigkeit genossen haben und die Westukraine und die Mittelukraine werden das auch behalten wollen und da habe ich keine Bedenken. Aber die Frage ist, wie entwickelt sich die Sicherheitslage zwischen Russland und Europa? Und ich glaube, ein zu großes Nachgeben des Westens vor allem auch mit der eben genannten Argumentation, spielt da Russland nur in die Hände und wird zu neuen Konflikten führen. Ein eingefrorener Konflikt Ukraine wäre, glaube ich, viel schlimmer als eine instabile Lage noch für einige Monate, möglicherweise auch militärische Auseinandersetzungen. Denn, das finde ich, ist ein Treppenwitz der Geschichte, wenn heute in Minsk verhandelt wird, so bin ich mir ziemlich sicher, dass der nächste Konflikt Weißrussland sein wird. In dem Moment, in dem in Belarus Lukaschenko nicht mehr an der Macht ist, da gibt es auch eine Oppositionsbewegung, wird Russland alle Gründe haben, da zu stabilisieren, einzugreifen, Hilfe zu leisten oder einzumarschieren. Und dann haben wir wirklich den heißen Konflikt an unserer direkten Grenze. Und deswegen ist zu viel Nachgeben in dieser Frage möglicherweise auch gefährlich für Europa und die gesamte Sicherheitslage. Lieber Herr Simnacher, vielen Dank für diese nachdenkenswerten Worte und vor allen Dingen für die vielen Detailinformationen, die Sie geliefert haben. Schön, dass Sie heute Abend dabei waren. Alles Gute. Ich bedanke mich. Tschüss. Wir reden heute Abend über die Ukraine, über den großen Konflikt auf der Krim und um die Ostukraine und um all die Versuche, dort Frieden zu schaffen. Und mein nächster Gesprächspartner ist jetzt am Telefon und das ist Ramon Rodriguez. Guten Abend, Herr Rodriguez. Guten Abend, Herr Kelly. Ja, haben Sie Hoffnung, dass jetzt bei diesen ganzen Vermittlungsbemühungen irgendwas rauskommt? Ich denke, das liegt sehr daran, wie der Westen sich weiterhin verhalten wird. Wenn er weiterhin so passiv bleibt, denke ich eher, sieht es nicht gut aus für die Ukraine. Ja, aber was kann der Westen machen? Ich meine, die Kanzlerin kommt ja aus dem Flugzeug gar nicht mehr raus und der französische Präsident bemüht sich auch. Viel mehr Möglichkeiten hat man nicht. Es will ja keiner einen Krieg führen, oder? Ja, Putin sagt natürlich auch sehr viel und verhandelt natürlich auch mit. Jedoch hält er sich natürlich nicht daran, wie wir sehen. Und ich denke, McCain hat vor kurzem ganz richtig gesagt, momentan wäre ein wichtiger Schritt wirklich auch eine Waffenlieferung. Die Ukraine hat das Recht, sich zu verteidigen. Und solange nichts passiert, außer runde Tische, wird das auch Putin wenig beeindrucken. Ja, jetzt sagen die Leute aber, wenn der Westen Waffen liefert, dann werden wir richtig mit reingezogen. Und so richtig militärisch da was machen, will ja im Westen eigentlich keiner. Das ist aber auch nicht das Ziel von Putin. Putin will nicht Europa erobern oder sonst etwas, sondern Putin ist sehr machtbesessen. Er möchte fest auf seinem Thron sitzen. Und das russische Volk ist zwar ein großer Verehrer von Putin, eben durch diese Eroberungen. Doch das russische Volk scheut meines Erachtens durchaus den Krieg, weil das Volk weiß, welche Not und welches Elend mit Krieg einhergeht. Und wenn wir da eine Drohkulisse aufbauen und Putin signalisieren, halt, nicht weiter, sonst kracht, dann wird auch die Unterstützung durchaus schrumpfen für Putin. Und dann wird er wahrscheinlich auch nicht so einfach weitermachen können, wie es momentan tut. Aber würde in einem solchen Fall, wenn wir es mal durchspielen, würde die Unterstützung für Putin nicht auch sinken, wenn er jetzt in der Ukraine einen Rückzieher macht? Also wenn der Westen jetzt eine Drohkulisse aufbaut, die halbwegs glaubhaft ist, wobei ich bezweifeln mag, ob der Westen mit dem US-Präsidenten Obama und mit dem Zustand der NATO das überhaupt könnte. Aber nehmen wir mal an, der Westen würde Druck machen und Putin wäre beeindruckt. Das würde ihn doch im Ansehen seiner Leute erst recht fallen lassen. Ja, Putin ist ja ein Meister der Propaganda. Die Krim ist meiner Ansicht nach ziemlich sicher verloren. Die wird er nicht mehr hergeben. Und ich bin mir sicher, dass Putin das so verkaufen würde, wie wir wollten eh nur die Krim. Das ist ja eh schon immer russisch gewesen. Und dass er da auch gesichtsbewahrend herausgehen könnte, nach dem Motto, ich wollte ja eh nie die Ukraine. Ich habe damit ja eh gar nichts zu tun. Ja, könnte sein. Wir haben ja den Aspekt Drohkulisse eben gehabt. Es gibt ja durchaus ernstzunehmende Menschen, die sagen, wenn man Putin jetzt nicht irgendwie in den Arm fällt, dann wird er jetzt ein paar Jahre Ruhe geben und dann irgendwann geht's beim Baltikum wieder los zum Beispiel. Und da ist ja, würde mich ja interessieren, Ihre Einschätzung, wäre der Westen und auch wäre die NATO, die baltischen Länder sind ja in der NATO, wären die wirklich bereit, Krieg mit Russland anzufangen, um Lettland und Litauen zu verteidigen? Ja, das ist ja die Frage. Ich denke, wir sehen ja auch in der Ukraine, dass das eben nicht der Fall ist. Aber die Ukraine ist nicht in der NATO, das ist, ja, das ist schon... Richtig. Dabei ist es trotzdem ein europäisches Land und auch hier könnte man helfen im Rahmen seiner Möglichkeiten und es wird nicht getan. Polen fürchtet ja jetzt schon und auch die Estland, Lettland, Litauen rüsten ja jetzt schon sehr auf, weil sie eben Putin fürchten. Er würde, wenn er weitermachen kann, mit der Ukraine nicht aufhören. Und ich bin mir sicher, dass jedes Land sagen wird, nein, nur wir wollen da nicht mit reingezogen werden, was natürlich nichts bringt, weil Putin nicht aufhören wird. Ja, ja. Abschließende Bewertung, sind Sie hoffnungsfroh, dass das noch gut ausgehen kann? Ich meine, gut ausgehen kann es gar nicht mehr bei ein paar tausend Toten, ich will es anders sagen. Hat zumindest die Ostukraine aus Ihrer Sicht noch eine Chance oder ist das bald alles autonomes Gebiet oder wie wir sagen würden, ein Landkorridor, der die Krim und Russland verbindet? Nein, also ich bin eigentlich grundsätzlich sehr zuversichtlich. Man wird in Europa bald merken, das wird eine bittere Erfahrung, aber wir werden merken, dass Putin nicht aufhören wird. Und wenn man diese Erfahrung, so bitter sie sein mag, macht, wird man sicherlich andere Wege gehen, die dann hoffentlich erfolgsversprechender sein werden. Ja, und irgendwann in 2 Jahren wird ja dann möglicherweise auch Amerika wieder einen Präsidenten bekommen nach einiger Vakanz. Ich danke Ihnen schön für Ihre Meinung und fürs Mitmachen heute Abend und ja, schönen Abend noch, bis bald. Ihnen auch. Tschüss, Herr Rodriguez. In einer Zeit, wo eine eigene feste Meinung immer weniger zählt, wo der Genderwahn tobt und eine feste Haltung als eher hinderlich gilt, gibt es jetzt eine Stimme, die gehört wird. Ich bin's wirklich leid, dass Frauen sich dafür entschuldigen müssen, dass sie einen großen Dienst für unsere Gesellschaft tun. Eine Frau. Und es muss einfach aufhören, dass Politiker dann diese Frauen. Eine Meinung. Dass man die als vergeudetes Potenzial bezeichnen darf oder als Heimchen am Herd beschimpfen darf in unserem Land. Eine Sendung. Wissen Sie, wir reden viel über Sexismus. Das ist Sexismus. King FM präsentiert Erfolgsautorin und Publizistin Birgit Kelle. Zum ersten Mal mit ihrer eigenen Radioshow im Rundfunk. Birgit Kelle, die Radioshow. Immer freitags 22 Uhr bei King FM. Mit Wiederholungen jeweils Samstag um 12, Sonntags um 16 Uhr und Mittwochs 22 Uhr. Eine Frau, eine Meinung, eine Sendung. Birgit Kelle, die Radioshow. Nur auf King FM. www.kingfm.com. Ich bin hier, weil ich bei Ihnen sicher bin, dass Sie keinen Stuhlkreis brauchen, um zu entscheiden, ob Sie ein Mann oder eine Frau sind. Die Ukraine und kein Ende der Gewalt. Unser Thema heute Abend und mein nächster Anrufer ist da und der heißt Volker Mayer. Guten Abend, Herr Mayer. Guten Abend, Herr Kelle. Ja, verfolgen Sie, was sich da so tut? Ja, ich meine, müssen Sie wahrscheinlich, wenn Sie die Tagesschau oder Nachrichten schauen. Macht Ihnen das Angst? Offen gesagt, ja. Also ich bin mir sogar ziemlich sicher, wenn ich jetzt meinen Blutdruck, meinen Puls messen würde, wäre der leicht erhöht, weil ja jeden Tag hört man neue Schreckensmeldungen. Ja. Befürchten Sie, dass Deutschland oder Europa oder die NATO, wer auch immer, dass wir da tiefer in den Konflikt reingezogen werden? Das auf jeden Fall, weil das Problem ja alleine schon darin besteht, geostrategisch gesehen. Ich meine, ja, wie viele Kilometer sind es denn sozusagen von Deutschland aus nach Moskau beziehungsweise in die Ukraine? 2 Flugstunden. Und das, sag ich mal, ist definitiv, ja, vor der Haustür, wenn man es mal vergleicht mit, sag ich mal, mit den USA, die über einem großen Teich sind. Mhm. Aber es gibt ja nicht wenige in Deutschland, auch im politischen Bereich, die sagen, ihr lasst uns da ganz raushalten. Das geht uns nichts an. Die Krim ist sowieso verloren. Und ich erinnere an Herrn Gauland von der AfD, der vom Einsammeln russischer Erde sprach. Ja, also wenn der Westen doch sowieso nicht bereit ist, in irgendeiner Form militärisch was zu machen, was soll man da noch groß Theater machen? Lasst sie doch unter sich und wir machen weiter Europa. Also wenn wir eins aus der Geschichte gelernt haben, finde ich, sollten sich also zumindest wir Deutschen raushalten. Als Beispiel kann man ja sagen, also über Herrn Kanzler, Ex-Kanzler Gerhard Schröder kann man ja meinen, was man will. Mhm. Aber seine Meinung damals, dass er gesagt hat, deutsche Soldaten im Irak 2003 mit mir nicht, das war die beste Amtshandlung, die er je gemacht hat, finde ich. Und ja, uns wird ja auch ständig immer wieder daran erinnert, mit Drittes Reich, Zweiter Weltkrieg, dass man bedenken sollte, bevor man da aktiv wird. Und ich, einerseits bin ich der Meinung, auf alle Fälle soll man sich raushalten. Und wurde ja auch kürzlich erst wieder in Talkshows gesagt, das Problem ist militärisch nicht zu lösen. Unsere Verteidigungsministerin Frau von der Leyen meinte auch, wenn Russland da die russischen Probleme, können nur die Russen selbst lösen. Ja, gut. Aber lass uns doch noch bei dem kurzen Ausflug in die Geschichte bleiben. Irakkrieg werden wir uns schnell einig, wobei die Schmidt hat das zwar gesagt, aber 2003 Bundeskanzler war meines Wissens nach Gerhard Schröder. Ja, meine ich ja. Ja, wollte ich sagen, ne? So. Aber zum Ausflug in die Historie, gibt ja durchaus Leute, die sagen, gerade die dunklen Jahre der deutschen Geschichte sind ein Beleg dafür, dass man sich nicht raushalten darf. Denn begonnen hat das ja Münchner Abkommen 1938, Anschluss Rest-Tschechei, wo die anderen Länder, ja, Chamberlain aus England und Daladier aus Frankreich gekommen sind und haben gesagt, lass doch den Herrn Hitler, der will doch da nur so ein Stück haben und dann hört er auf. Und was draus geworden ist, wissen wir alle. Also muss man nicht irgendwie auch mal eine klare Grenze ziehen oder wie Obama immer sagt, eine rote Linie? Einerseits schon, aber sagen wir so, wenn wir jetzt damit anfangen, die Sanktionen gegen Russland, die treffen leider, so wie es aussieht, nicht, oder die haben nicht den gewünschten Erfolg, weil Putin selbst werden sie nicht schwächen. Und man kann ja von Putin halten, was man will. Er ist, auf keinen Fall ist er natürlich, was Herr Schröder damals gesagt hat, er ist kein lupenreiner Demokrat, aber er ist auch kein Diktator, wie ihn die Grünen manchmal zum Beispiel darstellen. Und wenn man seinen Background kennt, dass er natürlich ehemaliger KGB-Offizier gewesen ist, der lange Zeit, ich glaube, in Dresden stationiert gewesen ist, der Mann kennt sich natürlich aus. Und er ist ja damals zu einer Zeit, sag ich mal, in Russland an die Macht gekommen, wo ich denke mal nach Jelzin, hätte blöd gesagt, jeder Bauer Präsident werden können oder so. Und wenn ich jetzt sehe, ja klar, sagen sie, wir müssen uns da einschalten. Jetzt in dem Sinne geht es wahrscheinlich darum, dass wir der Ukraine helfen sollen militärisch. Ja, aber man muss ja auch sagen, was ist denn was in der Ukraine abgeht, hat ja alles seinen Höhepunkt gefunden. Ich sag mal so, die Sanktionen gegen Russland haben ja schon vorher angefangen und man hätte das Problem da mit dem Maidan-Aufstand vielleicht noch lösen können, wenn nicht dieser Flugzeugabsturz oder besser gesagt Abschuss gewesen wäre. Weil ich bin der festen Meinung, man hätte das sicherlich noch mit Verhandlungsgeschick lösen können. Aber seit diesem Flugzeugabschuss ist das unmöglich, weil wir wissen bis zum heutigen Zeitpunkt nicht hundertprozentig sicher, wer es gewesen ist. Jeder schiebt dem anderen immer den schwarzen Peter zu. Und die eine Seite behauptet natürlich, es sind die Russen, es sind pro-russische Separatisten gewesen. Die anderen sagen, es sind irgendwelche aus der Ukraine gewesen. Mhm. Ja, und ich finde, das ist eher so eine Art Sackgasse. Ja. Und rauskommen. Also Haben Sie eine Vorstellung, wie das enden könnte? Irgendeine Idee oder sind Sie auch ratlos? Naja, also natürlich, wenn man jetzt hört, es zündet sozusagen die nächste Stufe der Rakete, also die nächsten Wirtschaftssanktionen greifen gegen irgendwelche Abgeordneten da. Aber das Problem daran ist, wie ich schon sagte, also den Putin, den wird das selbst nicht jucken, weil der natürlich sich in Kreisen bewegt, denen es ans Nichts mangelt. Also ich bin der Meinung, es könnte wirklich nur noch ein paar Jahre so weitergehen. Also ich hoffe zumindest, es geht ein paar Jahre friedlich so weiter, also ohne wirkliche Kriegshandlung, bis das russische Volk dann irgendwann sich dem Putin selbst entledigt, weil ewig Präsident bleiben wird er nicht. Ja, das wäre auf jeden Fall Hoffnung, dass sich was ändert, das stimmt. Ja, also, weil, wie gesagt, sag mal, ein Erdogan in der Türkei wird auch ja irgendwann mal ersetzt. Und ich sag mal so, Putin, Vielleicht können wir zusammen in den Altersruhestand machen. Die verstehen sich ja ganz gut, wie ich hörte. Die machen ja Geschäfte und Pipelines verlegen und so. Erdogan und Putin, hätte Charme. Oder jetzt, was in Ägypten passiert ist, dass er zum Antrittsbesuch da in Ägypten beim Präsidenten der Kalaschnikow mitbringt, das ist natürlich auch geschmacklos, sagen wir mal so. Ja. Aber wir sind uns auch, glaube ich, darüber einig, dass man sagen muss, der Obama ist natürlich auch mit jede Menge Vorschusslorbeeren ins Amt gekommen, weil sie alle dachten, oh Gott, nach Herrn Bush kann es nicht besser werden. Und yes, doch, es kann besser werden, aber nicht mit Obama, fürchte ich. Ja, nicht mit Herrn Obama. Das stimmt auch. Und wissen Sie, Herr Kelle, was mich dann halt so ein bisschen wirklich, ich will nicht sagen traurig macht, aber was mir wirklich Sorgen macht, haben Sie mit Sicherheit auch mitgekriegt, dass zum Beispiel im Da im Aufsichtsrat von dem größten ukrainischen Gaskonzern sitzt der Sohn vom Vizepräsident Joe Biden. Da fragt man sich dann auch, ist das Zufall oder nicht? Oder dass die Ukraine ja jede Menge Schulden hat, pleite ist, dass die erstmal ihre Gasrechnung sozusagen an Gazprom bezahlen musste, wo dann auch unsere EU, die Europäische Union, ich glaube 500 Millionen Dollar locker gemacht hat. Und ja klar, mit Geld unterstützen ist eine Sache, aber es sieht natürlich danach aus, der Poroschenko hat ja klar gemacht, er will Waffen haben und er will mit Sicherheit natürlich auch unter den Deckmantel der NATO kommen und in der EU kommen, damit die ihm helfen. Und dann sind wir natürlich wieder beim alten Problem, damals NATO-Osterweiterung, als es damals mit der Wiedervereinigung hieß, die Grenzen nach Osten, die bleiben bestehen und es gibt keine Expansion. Ja gut, damals hat man das nicht schriftlich abgesichert, also dem Russen zugesagt. Ja, gibt auch welche. Also Gorbatschow selber sagt, so eine Zusage habe es nicht gegeben. Aber das führt letztlich jetzt, sagen wir, auch ein bisschen weit. Die Sache können wir heute nicht lösen, weil wir ja nicht dabei waren. Und festgeschrieben ist es nicht. Wobei ich dann immer sage, die russische Führung sollte sich mal überlegen, warum alle Länder ringsrum, die mit ihnen mal eine gemeinsame Historie haben, so schnell wie möglich zum Westen gehören wollen. Ja, sicher. Aber das ein weiteres Problem, was ich natürlich auch sehe in der Ukraine, ich meine, es wurde ja auch in der Vergangenheit letztes Jahr oft häufig gesagt, die Krim ist schon immer russisch gewesen, wegen das Geschenk von Chruschtschow damals, 1954, an die Ukraine. Ja. Und es ist ja auch wirklich so, der Bevölkerungsanteil, gerade in Lugansk und in Donetsk, da in dem Osten, da sind halt wirklich ziemlich viele Autonome, die sich halt wahrscheinlich... Ja, sind ziemlich viele Russen da oder zumindest dann wahrscheinlich Leute, die sich mehr Russland zugehörig fühlen, weil sie vielleicht sich mehr sicherer fühlen. Und ich sag mal so, Sie kennen ja selber die Situation, wie das damals in Jugoslawien geendet hat, dass immer mehr Länder da sich unabhängig erklärt haben. Und ich fürchte, die Ukraine wird so in mit den Grenzen, wie sie momentan sind, wird es auf Dauer nicht zu stabilisieren sein. Ohne dass da ja doch es rasselt, sozusagen. Ja. Ne? Lieber Herr Mayer, vielen Dank für Ihre dezidierte Meinung. War interessant, war auch mal ein anderer Standpunkt, als wir den so bisher gehört haben. Und schön, dass Sie dabei waren. Schönen Abend noch. Ich bedanke mich auch, Herr Kelle. Auf Wiedersehen. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Wie geht es weiter in der Ostukraine? Muss der Westen mehr tun? Das ist unser Thema heute Abend und darüber diskutieren wir mit unseren Hörern. Und am Telefon begrüße ich jetzt Dietrich Kantel. Guten Abend, Herr Kantel. Guten Abend, Herr Kelle. Ja, muss der Westen mehr tun oder sollten wir uns raushalten? Muss der Westen mehr tun? Der Westen muss mehr tun und wir dürfen uns nicht raushalten. Ich knüpfe da auch meine Meinung, meine Position, die knüpfe ich auch einfach an, wenn ich mir die Geschichte der Ukraine zumindest seit dem Beginn des letzten Jahrhunderts anschaue. Ja. Dann sehe ich einen souveränen Staat, der heute seine Ansprüche geltend macht für seine territoriale Unabhängigkeit, die ihm garantiert wurde in vielfacher Weise. Ja, auch von Russland. Insbesondere von Russland. Ja, jetzt ist aber die Problematik, die Ukraine gehört nicht zur NATO, gehört nicht zur EU. Und wenn man sich so umhört, ich wüsste niemanden in der ganzen Westeuropa und Deutschland sowieso, der bereit wäre, für die Ukraine in den Krieg zu ziehen. Ja, das hatten wir ja schon mal. Wir gehen nicht für Polen in den Krieg, sagten die Franzosen und die Engländer. Briten, glaube ich, auch. Mhm. Ja, das hatten wir schon mal. Und das war für Polen natürlich tödlich damals. Klar. Und aber kann man das wirklich vergleichen? Glauben Sie, dass der Putin so durchgeknallt ist, dass er jetzt quasi nach und nach weitermacht? Ich halte ihn für... Ja, ich will auch bewusst diesen Begriff aufgreifen. Ich halte ihn für durchgeknallt. Und ich gehe auch noch einen Schritt weiter. Das wird von vielen, die heute, vor allen Dingen bei uns, das ist ja vielleicht auch das Erstaunliche, sowohl von Linksintellektuellen, aber auch aus rechten Kreisen, da wird sehr viel Verständnis für den Putin bereitgehalten und propagiert. Und das halte ich für sehr, sehr bedenklich. Und ich scheue mich da nicht, den Vergleich zum Hitler zu ziehen. Ich weiß, das ist eine ganz schwierige Formulierung. Aber ich ziehe diesen Vergleich auch aus dem Herkommen, wenn ich das vergleiche, zwischen diesen beiden Figuren, die aus kleinen Verhältnissen sich hochgearbeitet haben und fatalen Einfluss auf die Geschichte, auf den Lauf der Geschichte, der europäischen Geschichte genommen haben. Welche Möglichkeiten gibt es denn aus Ihrer Sicht, dass man tatsächlich jetzt eine klare Linie zieht? Also, dass Frau Merkel und Herr Hollande durch die Welt reisen, ist honorig, aber scheint ja nicht so die große Wirkung auf Herrn Putin zu haben. Andererseits, soll man Militär einsetzen? Soll man Waffen liefern? Das ist ja immer die schwierige Frage. Soll man oder soll man nicht? Auch da ziehe ich wieder gerne den geschichtlichen Vergleich. Mhm. Weil eigentlich sollte man ja aus der Geschichte lernen. Ja. Wo sind die Parallelen zu früher? Und ich sehe im Augenblick eine ganz, ganz enge Parallele zu den Appeasement- und Friedensverhandlungen vom Chamberlain damals. Mhm. Auch damals ging es immer darum, wie befrieden wir, man könnte auch sagen, wie befriedigen wir die Ansprüche dieses damaligen Machthabers und des heutigen Machthabers so, dass er bitteschön friedlich bleiben möge. Mhm. Und er ist nicht friedlich. Nee. Und er ist nicht friedlich, denn, da nehme ich kein Jota davon, er ist der Aggressor gegen den Staat, den souveränen Staat Ukraine. Hm. Wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass sich gravierend da nichts verändern wird, weil der Westen nicht bereit ist, richtig dort, also zur Not sogar mit militärischer Gewalt einzugreifen. Was sind die Lehren aus all dem? Die Frage, die sich immer stellt und die wir vorhin auch schon mit anderen Anrufern hatten, ist ja, ist der Westen überhaupt noch bereit, irgendwas zu verteidigen? Würde die deutsche Bevölkerung auch mitmachen bei der Landesverteidigung? Oder ist inzwischen so Appeasement und so Peace-Fahnen schwenken, dass man überhaupt nicht mehr bereit ist, für irgendwas in die Schlacht zu ziehen, um es mal martialisch zu sagen? Ich frage zurück, was kostet der Friede? Und was ist dann Frieden unter diesen gegebenen Umständen? Wenn wir also eine aggressive, wieder aufsteigende oder gerne wieder aufsteigende Macht sehen, wie das jetzt aus Moskau, spätestens seit der Einnahme der Krim, der völkerrechtswidrigen Einnahme der Krim geschehen ist, aber was ja auch unter Putin auch schon vorher zum Beispiel in Georgien passiert ist. Mhm, klar. Es war genau das Gleiche. In Georgien hatte man sich darauf verständigt, dass die Russen eine Art Friedensmacht stellen sollten. Und letztlich ist bis heute ein Teil Georgiens unter russischer Verwaltung. Ja, klar. Unter russischer Militärmacht. Mhm. Und das hat sich dann auf der Krim wiederholt. Und jetzt haben wir es mit der wiederholten Situation in der Ostukraine zu tun. Ja. Es versucht jemand, das ist mein Verständnis, es versucht jemand, genauso wie früher in der Geschichte schon geschehen, einfach auszutesten, wie weit kann ich gehen? Ja. Welche Vereinbarung kann ich brechen? Und was wird hingenommen? Mhm. Und wenn es hingenommen wird, gehe ich weiter und versuche den nächsten Schritt. Ja, das ist eine eher düstere Einschätzung, die aber leider doch sehr realistisch zu sein scheint. Wir werden es weiter beobachten und schauen, was passiert und hoffen, dass sich die Dinge doch noch zum Guten wenden. Das war Dietrich Kantl. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Dankeschön. Die Krise in der Ukraine, der Streit um die Ostukraine und tut der Westen genug? Das ist unser Thema heute Abend und ich freue mich jetzt auf den nächsten Anrufer und der heißt Matthias Diersen. Guten Abend, Herr Diersen. Guten Abend, Herr Kelle. Wie beurteilen Sie die Lage in der Ostukraine? Also sehr verfahren auf jeden Fall. Ja, es gibt ja die große Diskussion darüber, muss der Westen mehr tun als verhandeln? Also Kanzlerin sitzt immer im Flugzeug von Verhandlung zu Verhandlung, aber reicht das aus oder müssen vielleicht Waffen geliefert werden oder muss der Westen eine wirkliche Drohkulisse aufbauen? Ja, also ich denke, ganz allgemein kann man sagen, dass wahrscheinlich es problematisch ist, von Anfang an sozusagen jetzt gerade gegenüber Putin schon zu sagen, man verzichtet auf gewisses Drohpotenzial, weil ich denke, gerade aus Putins Sicht ist es wichtig, überhaupt sowas eben auch ins Spiel zu bringen, mit einer gewissen Forderung reinzugehen, von der man dann gewisserweise Abstriche machen kann. Nebenbei ist ja auch bemerkt, dass beispielsweise von litauischer Seite ja schon geäußert worden ist, dass man eben auch darüber nachdenkt, wenn in Minsk die Verhandlungen scheitern sollten, dass man eben auch dann Waffen liefert, allerdings dann eben nicht EU-übergreifend, sondern auf nationaler Ebene. Ja gut, das können die natürlich machen, aber man weiß halt nicht, bringt das den Prozess wirklich weiter, denn niemand glaubt ja ernsthaft, dass die Ukraine in der Lage wäre, sich gegen Russland militärisch durchzusetzen, oder? Ja, also vermute ich auch nicht, dass es so ist, aber trotz allem, denke ich, ist aber auch der ukrainische Wunsch, sich verteidigen zu können. Ja, und ich denke, das ist schon was, was man auch klar sagen muss, dass es in dem Fall schon ein Krieg ist, der rein auf ukrainischem Territorium stattfindet, wo ja auch verschiedene Quellen belegt haben, dass eben auch russische Soldaten, grüne Männer, wie auch immer, dort Urlauber haben gesagt, in Anführungszeichen sozusagen auch tätig sind. Da denke ich schon, da ist es auch auf jeden Fall legitim sozusagen die Kräfte, die man hat, eben auch, dass man sich verteidigen kann. Ja, jetzt ist ja die Frage, wir haben über Drohkulisse gesprochen, wie glaubhaft das ist. Also ich weiß nicht, ob Sie jemanden kennen, ich kenne niemanden, der sagt, wir müssen für die Ukraine und ihre Unabhängigkeit in den Krieg ziehen. Und verpflichtet sind wir ja nicht, weil die nicht im Bündnis sind. So, warum eigentlich überhaupt einmischen? Ja, also da haben Sie auch sicher recht. Mir geht es auch ähnlich, dass ich da niemanden kenne diesbezüglich. Ich würde vielleicht einen umgekehrten Punkt noch beleuchten wollen, dass sozusagen genau die Staaten, was so häufig gesagt wird, dass beispielsweise das Baltikum, ja, dass eine Eingreifungspolitik stattfindet, dass Russland bedroht wird. Diese Staaten haben doch im Nachhinein eigentlich genau recht gehabt, dass sie sich sozusagen dem Bündnis angeschlossen haben. Ja. Weil die Ukraine sozusagen jetzt wirklich alleine dasteht als Anführungszeichen von manchen sogenannten Pufferstaat, ja, der sozusagen, wie das manche eben auch gesagt haben, wirklich da allein auf weiter Flur steht und diese Hilfsbemühungen, die sind natürlich wirklich auch wie von einem zahnlosen Tiger teilweise. Ja, das stimmt und ich habe das vorhin schon mal erwähnt. Ich denke auch, dass sich die russische Führung mal fragen muss, wieso eigentlich alle Länder in ihrem Umfeld, die mit ihnen mal eine gemeinsame Geschichte hatten, lieber heute als morgen zum Westen gehören wollen. Das ist ja richtig. Also das ist natürlich aber auch dieser Grundunterschied, denke ich, ja, was jetzt Russland angeht und die Überzeugung, was auch europäische Werte angeht, dass es eben auch ein Zusammenstehen ist, was ja auf einer freiheitlichen Überzeugung basieren muss. Und alleine diese Tatsache, dass eben genau diese Länder diesen Weg gesucht haben in die EU, in die NATO, wenn sie es eben konnten, spricht der Bände an sich. Ja, wie beurteilen Sie die Rolle der USA in dem Ganzen? Die sind eigentlich für ihre Verhältnisse sehr leise, oder? Ja gut, also die USA, denke ich, ist unter vielerlei Hinsicht natürlich schwierig, problematisch. Einerseits, was häufig vergessen wird, ist die USA eine der Schutzmächte des Budapester Memorandums von 1994. Also es war ja so, dass die Sowjetunion damals, als sie in Auflösung begriffen war und dann in der Folge eben aber auch in den Teilstaaten, unter anderem eben auch in der Ukraine, was ja in der Sowjetrepublik war, eben auch Atomraketen hatte. Und 1994 hat sich unter anderem die USA neben Großbritannien auch und Russland verpflichtet, eben auch die territoriale Integrität der Ukraine zu garantieren. Ja. Und das ist natürlich auch noch ein Punkt bei der ganzen Sache, dass sozusagen natürlich der Friedensnobelpreisträger Obama ist sicherlich auch so, dass er auf der einen Seite genug andere Probleme hat, denke ich, aber er wird wahrscheinlich eben auch hoffen, dass sozusagen auch gerade die EU und Merkel vor Ort das doch dann auch so gut sie können lösen können. Ja, wahrscheinlich ist das Dokument im Kreml irgendwo abgelegt worden und man findet es nicht wieder. Oder unter Umständen auch in der Bibliothek, die neulich verbrannt ist, wer weiß. Ja, wir wissen es nicht genau, wir werden es nicht rausbekommen. Ich danke Ihnen aber auf jeden Fall für unser kleines Gespräch und für Ihre Meinung zu diesem Thema. Schönen Abend noch. Ihnen auch. Danke. Tschüss. Und bei uns geht es weiter um die Ukraine und die Frage, muss der Westen mehr tun? Und mein nächster Gesprächspartner heißt Simon Siebert. Guten Abend, Herr Siebert. Guten Abend, Herr Kelle. Ja, muss der Westen mehr tun? Wie sehen Sie das? Ich glaube, der Westen muss definitiv mehr tun. Ich glaube, dass die Bemühungen der Kanzlerin und des französischen Präsidenten Hollande momentan sehr wichtig sind. Ich bin allerdings skeptisch, ob der Ergebnisse und ich habe die Befürchtung, dass man weiteres, also dessen, was momentan in der Diskussion steht, unter anderem Waffenlieferungen, dass man das nicht kategorisch ausschließen kann. Ja, welche Optionen gäbe es sonst? Ich meine, Wirtschaftssanktionen laufen ja, scheinen auch halbwegs zu funktionieren, aber ohne dass Russland sehr beeindruckt ist, oder? Ich denke, Russland ist schon beeindruckt, aber es wird halt nicht gezeigt. Und ich glaube, dass momentan in Russland auch eine politische Situation herrscht, in der es dem Einzelnen womöglich nicht ganz leicht fällt, zu klagen. Sich womöglich aufzustellen und zu sagen, Putins Schuld ist, glaube ich, momentan nicht ganz einfach in Russland. Müsste man vielleicht dem Herrn Putin irgendwie noch einen Ausweg lassen, dass er vielleicht Zugeständnisse macht, ohne persönlich Gesicht zu verlieren? Ich meine, offenbar ist ja das ganze Land da in Russland so in so einem Taumel jetzt von großnationaler Begeisterung. Da ist ja auch schwierig dann zu sagen, ich mache jetzt mal einen Kompromiss, oder? Für mich ist es ganz schwierig, da möchte ich mich eigentlich bedeckt halten. Für mich ist es ganz schwierig, den Putin irgendwie psychologisch einschätzen zu wollen. Jemandem einen Ausweg zu lassen, finde ich, wäre grundsätzlich immer eine gute Option. Allerdings darf das meines Erachtens nicht heißen, dass man Putin oder überhaupt Russland damit ein Zeichen sendet, nach dem Motto, ihr droht und irgendwie richten wir uns darauf ein, dass wir irgendwie schon dafür sorgen können, dass ihr euren Willen bekommt. Also ich finde, Gewalt, so wie sie von Russland meiner Meinung nach angewandt wird, die Situation in der Ukraine ist meiner Meinung nach Moskau geschuldet. Ich finde es problematisch zu sagen, jemand kann sich, setzt Gewalt ein und wird damit wird am Ende belohnt, indem man sagt, wir kommen ihm doch irgendwie entgegen. Also ich finde, zukunftsweisender wäre da eher zu sagen, Folgen für Russland spürbar halten, aber letztendlich nicht jede Tür schließen. Wäre denn nicht eigentlich jetzt auch mal Zeit für die USA, die Führungsrolle, die sie ja in der freien, in der westlichen Welt innehaben, auch auszuüben? Auf jeden Fall. Also der Meinung bin ich auf jeden Fall. Und ich bin auch wirklich sehr froh, dass die USA in diese Richtung gehen wollen, weil man hat es eigentlich, die USA sind meiner Meinung nach Führungsnationen, nicht nur im Westen, durchaus auch im Osten, denn was auch immer auf der Welt passiert, der erste Blick aller Menschen geht zunächst mal nach Washington. Was ja. machen die eigentlich? Und ich finde durchaus, Washington muss sich dieser Führungsrolle ganz bewusst sein. Es gibt auch starke Kräfte in Washington, die sich dieser Führungsrolle ganz bewusst sind. Ich bin sehr froh darüber und ich hoffe, dass das nicht nachlässt. Haben Sie die Befürchtung, dass Russland noch weitere Gelüste hat und vielleicht ähnliche Geschichten inszeniert im Baltikum oder Weißrussland oder wo auch immer? Ja, durchaus, ganz und gar. Also wenn der russische Präsident mittlerweile von einer Region Neu-Russland spricht und politische Kräfte in Deutschland selber, insbesondere aus dem linken Spektrum, würde ich sagen, mittlerweile der Meinung sind, man sollte Russland durchaus Interessensphären lassen, in die man nicht reinreden darf, dann ist das für mich eigentlich ziemlich offensichtlich, dass man davon ausgehen muss, Russland will sich einen Einflussraum schaffen, möglicherweise eine Sicherheitszone um sich herum, obwohl sich meiner Meinung nach Russland eigentlich nie einen Grund hatte, sich bedroht zu fühlen. Ja. Und insofern die Unzuverlässigkeit des russischen Präsidenten, die ich zu erkennen vermag, Ja, also das ist ganz klar meine Ansicht, dass ich da sagen würde, in Zukunft steht weiteres zu befürchten, wenn sich der Westen auch weiterhin in einer, naja, dieser nicht ganz einigen Stimmungslage befindet. Also wir sollten mit einer Stimme sprechen, sollten darauf zuarbeiten. Große Diskussionen vor den Augen Russlands, das bringt nicht viel. Nee, das bringt offenbar nicht viel. Ja, lieber Herr Siebert, vielen Dank für Ihren Anruf und für das Gespräch. Und wir beobachten weiter, was da passieren wird im Osten. Alles Gute. Herzlichen Dank, Herr Kelle. Tschüss. Tschüss. Der Konflikt um die Ukraine, das zunehmend aggressive Verhalten Russlands gegenüber dem Westen, das waren unsere Themen heute und ich fürchte, wir haben darüber nicht zum letzten Mal gesprochen. Schön, dass Sie dabei waren und vielen Dank allen Anrufern, die mitdiskutiert haben. Nächste Woche um diese Zeit hören wir uns wieder in der Schwarzen Stunde auf King FM. Hier ist King FM. www.kingfm.net. Radio ohne Nebenwirkungen.